Samstagabend, 17.00, 75, 18.30 und 65 Sekunden. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Hausfrauen und Schwierige vom Schrottplatz Deutsche Unterhaltung aus Berlin. Die Schipprade, wir fangen an mit dem Tempo. Halligalli, anschlagen wir von rückwärts und das mit der Startnummer 6 auf dem Rücken. Sie kennen ihn alle, ein alter, bekannter, ein alter Roland Kaiser, die heute bei mit Bart Hedischer, Klaus Fahr. Na dann, ihr Bonsen, na, Pilkon. War das jetzt zu hart?